jetzt. Ja, das ist Wahnsinn. Ja, ich finde den Klang. Ganz schön Klang, den wir machen. Ein Fahrzeug im Klangbild. Hast du es jetzt so zum ersten Mal gehört? Ja, ein Konzert schon. Also bis halt zum Symphonieorchester und so. Ja, das ist gut. Das ist okay. Sie können auch mal hin. Naja, die Jungen wollten sie nicht freigeben. Genau. Das finde ich jetzt auch irgendwie aus so irgendwie Ausgang aus der. Hallo Philipp. Hallo. Grüß dich. Gesti. Hallo. Philipp, servus. Nicht verschuldet. Die haben sich ein bisschen auch befreit jetzt aus diesen Klammern. Du, der Mike ist der hinten geht vom Sound. Genau, der Mitte, der will da auch mit, ja genau. Genau. Ja. Mit denen habe ich nur mal telefoniert, aber bis jetzt habe ich noch nicht persönlich gesehen. Also, Aber jetzt müsste da irgendwo Das war einmal vorne steht er, glaube ich. Ah ja, ich gehe mal nach vorne. Wir werden hier Wenn du Zeit hast. Ja, gerne.